hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Hallo, hier ist Mercedes Herrada. Willkommen zu Mixtape German Version Nummer 50, der letzte Ausgabe der Saison 2023-24 live auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de und später auf der Webseite der Sendung mixtaperadio.online. Heute wieder mit aktuellem aus dem Punk, Rock und Metal-Szene, vieles davon wie gewohnt aus Spanien. Zuerst geht es nach Katalonien mit Rat Penades, drei Punk-Rockerinnen aus Lleida, Carol an der Gitarre, Virgi am Bass und Vero am Schlagzeug. Über Casbah Music haben sie ihr erstes Album Pam Punk Boom Bad Lab veröffentlicht, in dem sie alle drei Stimmen ohne eine Hauptstimme als Bandführerin kombinieren. 8 energiegeladene Tracks auf Katalanisch, Spanisch und Englisch. Hier hören wir sie heute mit Not Surf. Schaut euch unbedingt das Video an, das ist richtig cool. Danach geht es weiter mit einer der Bands vom Album Catalunya Explota, ebenfalls von Casbah Music. Es ist das fünfte Vinyl in der 20-Jahre-Kollektion von diesem Label. Das Album enthält 8 der besten aktuellen Hardcore-Punk-Bands aus Katalonien und der Titel erinnert an das erste Album des legendären barcelonesischen Labels Traya Records. Wir hören Againsters mit dem Song Dark. Now seem to believe this is all mine. Whoa. aus Barcelona Against Us mit dem Song Darker. Wir machen weiter mit dem großartigen Coma aus Nafarroa, Navarra im Norden Spaniens. Haben uns Anfang des Jahres mit ihrem neuen Album Una Ligera Mejoría Antes de la Muerte mit 11 Tracks erfreut. Wir hören sie mit La Máquina del Tiempo. Danach Here to Stay von Korn aus dem Jahr 2002. We'll be right back. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Chile Veneno mit dem Lied Pócima. Bruce Dickinson kündigt die Veröffentlichung seines neuen Singles Resurrection Man als limitierte CD-Pack-Edition an, zusammen mit zwei Live-Songs. Die Veröffentlichung erfolgt am 26. Juli über BMG. Die beiden zusätzlichen Songs des CDs, Afterglow of Ragnarok und Abduction, wurden live während Bruce Dickinsons Show in Sao Paulo in Brasilien vor ein paar Wochen am 4. Mai aufgenommen. Im Rahmen seiner aktuellen Welttournee mit seiner neuen Band auf der The Mandrake Project Tour. Das hören wir jetzt, Resurrection Man. We'll be right back. Cannibalismo Social heißt der Song, den wir gehört haben, und so heißt auch das neue Album der Band Picaya aus Barcelona, veröffentlicht über Demons Records. Wir machen weiter mit der neuen Single von Eder Pulhammer aus Valencia. Sie befinden sich derzeit in der Veröffentlichung des neuen LPs mit dem Titel De Frente, das bald erscheinen wird. Am 30. Mai veröffentlichten sie das Musikvideo zu Pobre Lorena, die wir gleich hören, als erster Vorgeschmack auf das Album. Danach Corey Taylor mit Post Traumatic Blues. Detrás de su triste mirar es alguien que lucha día a día por... Mixtape. Hier findest du Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. Aus den USA, Pennsylvania kommt via Wormhole Death Records die Band A Thousand Reasons mit ihrem gleichnamigen Album, das 11 Tracks umfasst. Ihr neues Lyric-Video heißt Memory, so war auch das Lied, die wir gehört haben, geht es weiter jetzt mit Black Sabbath, veröffentlicht Anno Domini 1989, 1995, eine Super Deluxe Box Set mit den vier Alben, die von Sänger Tony Martin aufgenommen wurden. Er war der zweite längste Sänger bei Black Sabbath und prägte eine wichtige Ära der Band, erhältlich seit dem 31. Mai. Wir hören davon Get a Grip. For you, feel yourself alive. Dir die Sorda aus Barcelona schickte via Mail das Lied My Obsession. Am 22. Mai veröffentlichten sie das Lyric-Video zu ihrem Song aus dem Album A New Beginning. Zuhörer von OS Radio und von Mixtape, wir kommen zum Ende des heutigen Mixtapes. Damit beenden wir die 5. Saison. Ab September geht es weiter mit neuen Ausgaben. Im Sommer werden wir einige Wiederholungen hören können. Mixtape macht Urlaub. Vielen Dank vom Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast diese Stunde genossen. Alle Infos wie immer zu dieser Ausgabe, zum Herunterladen, zum Nachhören, zu Infos von Playlist und so weiter findest du auf der Mixtape-Website mixtaperadio.online. Und ich verabschiede mich mit der Musik von Hagalas aus Finnland via Inverse Records, eine melodische Death-Metal-Band, die am 31. Mai ihr Debütalbum Mentes Reae veröffentlicht haben. Wir hören gleich Hope is a Lie. Das war's dann für heute. Buenas noches, einen wunderschönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und bis zum nächsten Mixtape. We'll be right back.